Abschnitt 3 von Die Typhus-Marie von Hans-Heinz Evers. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Abschnitt 3. Rechtsanwalt Dr. Löwenstein beeilte sich nicht. Er sammelte die rechts und links über dem Tisch verstreuten Blätter, ordnete sie und gab sie sorgfältig in seine Aktenmappe zurück. Als niemand sprach, fragte er endlich: »Wünscht einer der Herren noch irgendetwas zu bemerken?« Die anderen verneinten. Dann sagte er: »Dann glaube ich, dass wir die Verhandlung schließen können. Bezüglich des Tatsachenmaterials sind von keiner Seite Bedenken erhoben worden. Es kann daher als völlig bewiesen gelten. Wir hatten das schon vorher angenommen und haben infolgedessen die Rollen verteilt. Während ich die Verhandlung leiten sollte und die einzelnen Herren je nach Bedarf ihr Zeugnis ablegen sollten, haben wir Herrn Dr. Erhard den Part als Staatsanwalt übertragen, um als Vertreter der Gesellschaft, ja der Menschheit, gegen Sie, Frau Marie, Stellung zu nehmen. Wir haben mit Vorbedacht gerade ihn dazu erwählt, weil er der einzige von uns sieben ist, der nicht einen besonderen Grund hat, Ihnen, Frau Marie, zu zürnen. Dr. Erhard hatte nie die Ehre, Sie zu treffen, ist nie zu Ihnen in irgendeine Beziehung getreten. Er ist ganz gewiss nicht voreingenommen. Darf ich bitten, Herr Doktor?« Dr. Erwin Erhard begann sofort: »Ich erhielt Frau Stuyvesant vor einem Jahre den schon erwähnten Brief des Obersten Thursby, gerade in einer Stunde, in der mir der Buchhändler ihre neueste Mappe ins Haus schickte. In der Tat war ich eben damit beschäftigt, diese Zeichnungen zu betrachten.« »Oberst Thursby ist ein alter Freund von mir aus der Studentenzeit. Ich war mir bewusst, dass dieser Mann niemals einen derartigen Brief geschrieben hätte, wenn er nicht irgendeinen anderen Ausweg gewusst hätte. Er berichtete all das, was Sie heute Abend aus seinem Munde gehört haben, und fügte eine Schilderung seines Seelenzustandes hinzu, die einen herzzerreißenden Eindruck machte. Von ihm kam die Anregung, es müsse irgendetwas geschehen, um dem Schalten und Walten eines Menschen, durch den alltäglich so viel Elend in die Welt komme, ein Ende zu setzen. Ich fühlte im Augenblicke mit dem Oberst und wurde in diesem Empfinden gerade durch den Anblick Ihrer Zeichnungen, Frau Stuyvesant, noch mehr bestärkt. Ich rief sofort Rechtsanwalt Löwenstein auf, der kam gleich zu mir und wir berieten die Nacht durch. Schon am nächsten Tage gingen wir ans Werk. Das Resultat ist Ihnen bekannt. Ich bin, Frau Stuyvesant, ein ehrlicher Bewunderer Ihrer großen Kunst. Ich weiß, dass deren suggestive Wirkung vielleicht einzig dastehend ist und beuge mich ebenso willig vor dem Phänomen dieser Wirkung wie vor den Kunstwerken selbst. Dennoch kann diese restlose Bewunderung nicht meinen klaren Blick trüben, der mich, und während dieses letzten Jahres mit jedem Tage schärfer und genauer, erkennen lässt, dass Ihr Einfluss, Frau Stuyvesant, einer der unheilvollsten ist, den die Welt je gekannt hat. Durch Ihre Bücher und Ihre Zeichnungen sind eine Fülle von einfachen, anständigen Individuen zu ebenso viel Menschen gemacht worden, die für die soziale Ordnung nicht mehr zu gebrauchen sind, und in vielen Fällen hat das, was Sie schufen, viel, viel Schlimmes angerichtet. Aber selbst wenn Sie nie etwas geschrieben, nie etwas gezeichnet hätten, so ist der ansteckende, suggestive Einfluss Ihrer Persönlichkeit stets stark genug gewesen, fast alles, was er trifft, mit seinem süßen Gifte zu vergiften. Dieses Gift, Frau Stuyvesant, tragen Sie in sich, wenn es auch außerstande ist, Ihnen selbst den kleinsten Harm anzutun. Von Jorge Quintero, dem Typhusbazillenträger aus Andalusien, wird uns berichtet, dass er ein sehr gutmütiger, freundlicher, arbeitsamer, dabei hübscher Mensch überall geschätzt wurde. Multipliziert man das mit dem vielhundertfachen, so wird man sich Ihr Bild machen können. Ihre große Herzensgüte wird überall anerkannt und man wird wenige Menschen von solch erstaunlicher Arbeitskraft finden wie Frau Marie Stuyvesant. Sie haben, wie so manche bedeutende Menschen, eine instinktive Abneigung gegen alle Feststellungen, die etwas Gutes von Ihnen sagen. Ich verzichte daher darauf, dies näher auszuführen, aber ich möchte bemerken, dass gerade diese Abneigung im Grunde nichts anderes ist als ein sehr feines Schamgefühl, das bei Ihnen, Frau Stuyvesant, viel stärker entwickelt ist, wie bei so manchen anderen Menschen. Jorge Quintero hat gewiss seinen Mitmenschen nur das Beste gewünscht und hat gegen seinen Willen ihnen Qualen, Krankheit und Tod gebracht. Und genau das, Frau Stuyvesant, taten Sie. Sie wie er verkehren das mephistophelische Prinzip ins Gegenteil. Sie sind ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Stets, überall und immer auf ihrem Lebenswege. Das ist unentrinnbares Schicksal. Nun lassen Sie mich Ihnen, Frau Stäubesand, die unterbrochene Geschichte Ihres Schicksalsgenossen Jorge zu Ende erzählen. Der alte Priester Don José Hoyos suchte ihn auf, wohnte eine Woche lang mit ihm zusammen, wagte furchtlos sein Eigenleben, um das so vieler anderer zu retten. In dieser Zeit setzte er ihm in langen Unterhaltungen auseinander, was er, Quintero, eigentlich für die Menschheit bedeute. Das hatte der einfache Mann bis dahin keineswegs begriffen. Zunächst hatte er, der völlig Gesunde, nicht einsehen können, wieso er andere Menschen anstecken könne, hatte diesen Verdacht als eine infame Verleumdung weit von sich gewiesen. Von den Ärzten hierüber aufgeklärt, stellte sich sein Empfinden allmählich teils auf ein großes Mitleid mit sich selbst ein, ein Gefühl, das dem andalusischen Volkscharakter überhaupt entspricht, teils darauf, dass er sich als etwas außerordentlich Interessantes vorkam, wie er es ja auch den Ärzten, den Zeitungen und dem gesamten Publikum war. Pater Hoyos nahm ihm dies Empfinden nicht, aber er bezeugte ihn allmählich von dem antisozialen Charakter seiner Person, machte ihm begreiflich, dass sein Leben gleichbedeutend sei mit dem ständigen Sterben von andern, von denen manche gewiss so viel besser seien als er selbst. Er sagte ihm, dass keine Behörde und keine Macht der Welt dagegen etwas tun könne, dass es kein Gesetz gäbe, ihm etwas anzuhaben. Einen, der andere Menschen morde, den könne man verhaften und verurteilen, ihn nicht. Denn ihm habe ja die Absicht zu töten gefehlt, ja, selbst das Bewusstsein, dass seine Nähe den Tod bringe. Nun aber wisse er das, und wenn dennoch kein Gendarm ihn ergreifen könne, so sei er doch von nun an nicht viel anders wie ein Mörder, wenn er noch immer fortfahre zu töten. Einen Richter freilich gäbe es für ihn nicht, so müsse er sein eigener Richter werden. Langsam verstand Jorge Quintero den alten Priester, aber er war ein frommer Christ und war sich wohl bewusst, was das bedeute, Selbstmord. Er würde im Zustand schwerer Sünde sein Leben beschließen. Don José zeigte ihm den Weg. Ob er je von der heiligen Apollonia gehört habe, ja, die kannte Roche. Das war die, die mit der Zange den großen Zahn hielt, die, zu der man betete, wenn man Zahnschmerzen hatte. Der Priester erzählte ihm die Geschichte dieser Heiligen. Sie war zum Feuertode verurteilt. Als der Scheiterhaufen schon angezündet war, ergriff die fromme Frau eine solche Sehnsucht nach dem Märtyrertode, dass sie nicht mehr warten konnte, bis des Henkers Faust sie ergriff. Sie sprang selbst in die Gluten. Das war Selbstmord. Dennoch betrachtete die katholische Moral es nicht als einen solchen. Und die frommen Nonnen von Seben? In dem Benediktinerkloster bei Brixen zitterten die Nonnen, als die Franzosen ins Land zogen. Andreas Hofer, Speckbacker, Pater Haspinger und ihre Leute hatten sich tief in die Berge zurückziehen müssen. Die Jakobinertruppen waren schon unten im Tale und die Nonnen wussten, was ihnen bevorstand. Vergewaltigung, Raub ihrer Unschuld. Da sprangen sie aus dem Fenster hinaus in die tiefe Schlucht, zerschlugen ihren armen Leib auf den Felsen. Und obgleich der Verlust ihrer körperlichen Unschuld in diesem Falle in keiner Weise ihre moralische Reinheit befleckt hätte, und obwohl die Nonnen dies wissen mussten und gewiss auch wussten, sprach dennoch die Kirche sie frei von Schuld. Er aber, Jorge Quintero, habe ganz sicher triftigeren Grund als diese Frauen. Wenn er sein Leben hingäbe, oh, es wäre ein freiwilliger Märtyrertod für das Leben seiner Mitmenschen. Dann, im letzten Augenblicke, würde er die Reue fühlen, die die Kirche verlangt, und selbst wenn er nicht von selbst diese Reue empfinden würde, so würde dennoch die göttliche Allmacht ihm die Gnade der Reue zuteil werden lassen. Das wolle er, ein Priester des Herrn, ihm gewährleisten, und so felsenfest sei er davon überzeugt, dass er ihm ein christliches Begräbnis in geweihter Erde verspreche. Und Don José sagte, »Wenn Gottes will, so werde ich nicht angesteckt.« Will er anders, so lass mich denn dein letztes Opfer sein, lieber Bruder. 3 Tage verbrachten die beiden mit Beichten und heißen Gebeten. Dann erstach sich Jorge Quintero mit seiner Navaja. Der Jesuitenpater hielt sein Wort. Trotz aller Angriffe der Geistlichkeit der Stadt setzte er es durch, dass sein Freund auf dem Friedhof begraben wurde. Er selbst brachte ihn zur letzten Ruhe. 2 Tage darauf erkrankte er an Typhus. Innerhalb einer Woche war er tot. Er war des Unglücklichen letztes Opfer. Frau Marie Stäubesand, wir haben die Methode des alten Priesters nachgeahmt. Wie er gegenüber Quintero tat, haben wir versucht, sie zu überzeugen, welch entsetzliches Unheil ihr Leben und Wirken für die Menschheit bedeutet. Den Trost, den der Priester seinem Beichtkinde geben konnte, vermögen wir ihnen freilich nicht zu geben. Er liegt in einem Glauben begründet, den sie nicht teilen. Als Jorge Quintero sich selbst richtete, stand über ihm ein höherer Richter, und die Gnade dieses Richters wurde ihm von dem alten Priester zugesagt. Über Ihnen, Frau Stäufesand, steht niemand. Sie sind die letzte und höchste Instanz. Wir haben nichts mehr hinzuzufügen. Unsere Arbeit ist zu Ende. Wir wenden uns gegen die vielseitige Verbrecherin, die Giftmischerin und Mörderin Marie Stäufesand und an ihren Richter Marie Stäufesand. Wir bitten im Interesse der menschlichen Gesellschaft um ein gerechtes Urteil. Erwin Erhard blieb eine Weile hochaufgerichtet stehen, dann setzte er sich. Keiner sprach. Nichts rührte sich im Saale. Man hörte vom Meer her den hässlichen Schrei einer Möwe. Minuten vergingen. Einmal lachte die Frau rasch auf, dann war es wieder still. Endlich sprach sie: »Ich verstehe nicht viel von Prozessverfahren, doch weiß ich, dass nach dem öffentlichen Ankläger der Verteidiger zu sprechen pflegt. Sie haben, meine Herren, alle Rollen gut verteilt. Es scheint, dass Sie diesen Part übersehen haben. Sie wünschen nicht einmal, dass ich meine eigene Verteidigung übernehme, sonst hätten Sie mich dazu aufgefordert und nicht gleich mich um das Urteil gebeten.« »Ich komme Ihren Wünschen nach, meine Herren. Ich verzichte auf jede Verteidigung. Es ist ferner gewiss ungewöhnlich, den Angeklagten zu veranlassen, über sich selbst zu Gericht zu sitzen. Ich meine, dass ihm dann wohl das Recht zustehe, diese Tätigkeit als Richter abzulehnen. Es wäre das zweifellos das Bequemste für mich. Sehen Sie, meine Herren, die Analogie meines Falles mit dem Ihres andalusischen Giftträgers hat ein großes Loch. Es wundert mich, dass Sie es nicht sehen. Denn in Wahrheit war der arme Teufel ja gar nicht Richter über sich selbst. Gerichtet und verurteilt hat ihn der Priester, als er ihn davon überzeugte, dass die göttliche Gerechtigkeit seinen Tod verlange, der allein die Menschheit von der Ansteckungsgefahr befreien würde. Jorge Quinteros Rolle war lediglich die des Nachrichters, des Henkers. Er vollstreckte selbst das Urteil, das ihm gesprochen war. Von mir nun verlangen Sie dasselbe. »Sie, meine Herren, sind längst fertig mit Ihrem Urteil und wünschen nur, dass ich es vollstrecken soll. Sie sind aber nicht so ehrlich wie der Jesuitenpater, trauen sich ferner trotz der intensiven Arbeit eines ganzen Jahres dennoch nicht die Kraft zu, mich so völlig überzeugt zu haben wie der Priester sein Beichtkind. Don José übernahm vor der Welt und vor der himmlischen Gerechtigkeit, an die er tief glaubte, die Verantwortlichkeit für das, was er tat, und er zahlte mit seinem eigenen Leben dafür. Sie, meine Herren, übernehmen gar keine Verantwortlichkeit und setzen sich nicht der geringsten Gefahr aus, da Sie ja alle, Verzeihung, mit der Ausnahme des Dr. Erhard, längst an der Stelle von mir infiziert wurden, wo eine solche Infizierung möglich war. Sie waschen Ihre Hände in Unschuld, überlassen mir das Urteil und hinterher dessen Vollstreckung. Nun, meine Herren, ich lehne das richterliche Amt nicht ab, und hier ist mein Urteil. Ich spreche mich frei. Sie haben sich, meine Herren, dem Falle des Jorge Quintero auf den Boden der christlichen Weltanschauung gestellt. Dann aber hat Gott diesen Menschen geschaffen, hat ihn genauso erschaffen, wie er war. Mit einem schweren Defekt auf der einen Seite, eben den Bazillen, deren Träger er war, auf der anderen Seite aber mit einem großen Vorteil. Er trug zugleich in sich ein starkes Gegengift, das das Typhusgift in seinem Körper für ihn unschädlich machte. Was er tat, musste er tun. So trug er keine Schuld vor der göttlichen Gerechtigkeit. Ein Mensch sprach ihm das Urteil, und weil er selbst ein Mensch war, glaubte er an dies Urteil und seine Schuld. Nun ist der Fall eines solchen unschuldigen Feindes der Menschheit ja ein recht seltener unter den Menschen selbst, aber ein keineswegs besonderes unter anderen Geschöpfen. Ist nicht jede Kreuzotter eine Gefahr für die Menschen? Ist nicht die Ratte die Trägerin der Cholera? Die Anopheles, die der Malaria? Wer aber würde an diese Stechmücke, an die Ratten und Ottern das Ansinnen stellen, sich selbst umzubringen? Die menschliche Gesellschaft behauptet, Rechte zu haben. Ich persönlich bin freilich der Ansicht, dass es überhaupt kein Recht gibt, auf was es auch sei. Aber lassen wir das. Das Hauptrecht der Gesellschaft ist, sich selbst zu schützen und also das, was ihr schädlich ist, zu vernichten. Darum vertilgt man Ratten und Schlangen und Raubmörder und manches andere noch. Wenn die Gesellschaft nun in besonderen Fällen dennoch nicht wagt, Giftherde auszubrennen, wie im Quintero, so ist das doch gewiss nur eine Schuld eben der menschlichen Gesellschaft, die doch sonst sicherlich nicht so bedenklich ist. Wenn ich die giftige Kobra für heilig erkläre, muss ich die Konsequenzen daraus ziehen, wie es der Inder tut. Sie ist unverletzlich, und wenn sie noch so viele Menschen zu Tode sticht. Jorge Quintero ist ein Giftträger. Nun gut, mag ihn die Gesellschaft, der er schadet, vernichten. Kann sie das nicht? Will sie das nicht? Wie in aller Welt kann sie dann verlangen, dass die arme Giftschlange menschlicher empfindet als der Mensch und das tut, was die Gesellschaft selbst nicht zu tun den Mut hat? Sie sagen, meine Herren, dass ich eine viel schlimmere Giftpest für die Menschheit sei als der andalusische Bauernknecht. Durch meine Zeichnungen und Bücher, noch viel mehr aber durch meine Persönlichkeit habe ich, sagen Sie, alle verruchten Gifte in der Menschheit getragen. Selbst immun atme ich doch nach allen Seiten allstündlich den tödlichen Pesthauch aus. Wem aber, meine Herren, konnte Quintero mit seinen Typhusbazillen Schaden zufügen? Den wenigen zunächst nicht, die genau das waren, was er war, Bazillenträgern. Freilich wird er solchen kaum je begegnet sein. Dann den anderen nicht, die von Natur immun waren, und endlich den Menschen nicht, die gegen Typhus geimpft waren. Ich denke, ist genau dasselbe bei mir. Keinem wird mein Gift irgendetwas anhaben können, der immun dagegen ist, sei es durch Natur oder durch eine starke Lymphe. Einerlei welcher Art diese Lymphe ist. Da mein Gift ein Seelengift ist, kann ich mir manches heilsame Gegengift denken. Mag es eine Religion, eine Philosophie, irgendein sicherer Glaube sein. Allen diesen Menschen bin ich, das werden Sie mir zugeben, gänzlich ungefährlich. Schaden kann ein Bazillengift nur demjenigen, dessen Leib geeigneter Boden hierfür ist. Die Liebe des Giftes allein tut es nicht. Sie muss bei jedem einzelnen Individuum Gegenliebe finden. Und so ist es, denke ich, auch bei mir. Die Funken, die von mir ausstrahlen mögen, können nur da Flammen schlagen, wo sie guten Zunder treffen. Eins glaube ich fest, meine Herren, dass kein gewaltigster Zauberer irgendetwas aus einem Menschen herausholen kann, das nicht von Anbeginn in ihm steckt. Das gilt im Guten wie im Schlimmen. Keiner wird ein Dichter, der nicht als Dichter geboren war, und keiner ist ein Mörder geworden, in dem nicht von Geburt an die Möglichkeit zum Morde schlummerte. Freilich, vielleicht mag ein solcher Mensch nie ein Mörder werden oder nie ein Dichter, aber vielleicht wird er's, vielleicht, wenn ein unbekanntes Zauberwort das tief verschlossene Tor seiner Seele weit öffnet. Und nur das tat ich, meine Herren, nur das. Sie sagen, ich infiziere viele Seelen? Ich glaube, ganz so war es nicht. Ich glaube vielmehr, dass ich nur der äußere Anlass dazu war, dass in diesen Seelen etwas hochwuchs, das als Samenkorn von Anbeginn da war. Sie meinen, das ändert nicht das Geringste an den Tatsachen? Ich glaube doch. Sie nannten mich, Herr Dr. Erhard, einen Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Ich muß das, so schmeichelhaft es für meine guten Absichten wäre, dennoch ablehnen. Ich habe niemals weder das Gute noch das Böse gewollt. Getan, freilich habe ich einiges Gute und, wie Sie ja wissen, manches Böse. Eine Wirkung aber, meine Herren, ist weder nach der einen noch nach der anderen Seite jemals von mir beabsichtigt worden. Wenn ich in dieser Beziehung einen Glauben habe, so könnte ich ihn in einer anderen Variation Goethes vielleicht so fassen. Ich glaube, dass alles, was besteht, bevor es zugrunde geht, erst einmal sein Eigenleben zu leben wert ist. Hat es das getan, dann freilich mag es nach Herzenslust zugrunde gehen. Meine Herren, wir stehen in zwei Lagern, zwischen denen es eine Einigung nicht gibt. Sie vertreten den großen Humanitätsglauben, dass das Wohl des gesamten Menschengeschlechts das einzige Kriterium sei, nach dem alle Dinge gemessen werden sollten. Mir dagegen ist das Wohl und Wehe der Menschheit vollkommen gleichgültig. Ich kenne einen Millionär in New York, der seit über 20 Jahren in allen Teilen der Stadt viele kleine Milchhäuschen errichtet hat. Tagtäglich werden auf seine Kosten Tausende von armen Kindern damit Milch versorgt. Es ist gar keine Frage, dass diese schöne Einrichtung vielen Kindern die Gesundheit, manchen vielleicht das Leben gerettet hat. Dieser Mann gilt als ein großer Wohltäter der Menschheit. In meinen Augen aber hat er nichts anderes getan, als in einer Art, die ihm Freude machte, sein Geld auszugeben. Wenn aus den 100.000 von Kindern, die durch die Jahre seine Milch tranken, ein einziger Rembrandt hervorgegangen wäre, dann erst würde auch ich ihm dankbar sein können. Leider habe ich nichts davon gehört. Ein Dante und Beethoven, ein Napoleon und Goethe mag alle Rechte der Gottheit haben. Der Mensch der Masse aber hat nur ein einziges Recht, das zugrunde zu gehen. Und es scheint mir sehr einerlei, ob das in mehr oder weniger beschleunigtem Tempo geschieht. Ich habe, wie Sie sagen, meine Herren, viele Gifte in viele Seelen gehaucht oder, wie ich es fasse, vielen Giftpflanzen, die kümmerlich in dürrem Seelenacker schmachteten, so guten Düngstoff gegeben, dass sie üppig aufblühten. So wurde aus Baron Eix ein Spieler, aus Isabel de Greco eine Dirne. Graf Thun wurde ein Opiumraucher, Bankier Ulbing ein Schieber, Rechtsanwalt Löwenstein ein Trinker. Sie vergessen nur, keiner von ihnen wurde irgendetwas, was er nicht von Anfang an war. Und wenn ihre schöne Frau, Herr del Greco, ihnen immer treu geblieben wäre, so hätte sie doch die Seele einer Dirne gehabt. Das bewies sie, als sie sie verließ und von einem zum andern lief. Und sie, Friedel, werden ein Säufer bleiben, und wenn sie 20 Entziehungskuren machen, im abstinentesten Lande der Welt leben und nie einen Tropfen Wein mehr trinken. Sie, meine Herren, sie sitzen über mich zu Gericht, für sich selber und zugleich in Vertretung vieler Menschen, die genauso sind wie sie. Jeder von ihnen hat ein Laster, und jeder weiß, dass ich frei davon bin. Jedes einzelne von allen Lastern habe ich gekostet, jede Sünde begangen, von der ich weiß, habe die Sensation, die jedes Laster bringt, gründlich ausgekostet, aber nur zu dem einen Zwecke, es kennenzulernen. Sie, meine Herren, Sie und Ihresgleichen, Sie sind die Sklaven irgendeiner kleinen Sünde, ich aber, ich bin Herrin über alle, und weil ich frei bin, weil ich hoch darüber stehe, darum verfolgt ihr mich. Ihr wünscht, tief überzeugt von eurer eigenen Nichtigkeit, meine Vernichtung, und schließt euch zusammen und glaubt in eurem jämmerlichen Massenglauben, dass ein Nichts und noch ein Nichts und viele tausend Nichts schließlich doch eine gewaltige Macht seien. Sie irren sich, meine Herren. Sie haben nicht einmal die kleinste Kraft, das verhasste Wesen, das hier vor ihnen steht, zu vernichten. Sie legten den Urteilsspruch in meine Hände. Nun wohl, ich spreche mich frei. Marie Streuvesants Stimme hob sich nicht. Sie sprach sehr ruhig, sehr still und sicher. Sie wartete nicht auf eine Äußerung der sieben Herren. Sie sagte, ich danke Ihnen, meine Herren, Sie können nun gehen. Keiner antwortete. Sie saßen und rührten sich nicht. Dann erhob sich Graf Thun, griff den Schlüssel vom Tisch, ging mit unsicheren Schritten der Türe zu. Ritter del Greco schloss sich ihm an. Sie gingen hinaus, ließen die Tür weit offen. Bankier Ulbing stand auf, dann der junge Maler und Rechtsanwalt Löwenstein. Langsam gingen sie hinaus, hinter dem Tisch her. Oberst Sursby kam nach vorne, blieb vor der Frau stehen. Seine schwarzen Augen flackerten und senkten sich, seine Lippen zuckten. Dennoch, er fand das Wort nicht, biss in die Lippen, ging hinaus wie die anderen. Sie blickte ihm nach, lächelte, legte ihre Zigarette weg, erhob sich, seufzte leicht. Dann ging sie ans Fenster, schlug den Vorhang zurück, blickte auf die Bucht, über der der Mond lag. Noch einer war im Saale. Er kam hinab, schritt auf sie zu, sprach: »Ich bin Erwin Erhard, Ingenieur, Fabrikant, Erfinder. Reich genug, auch wenn Sie in Dollars rechnen.« Sie wandte sich um. »Sie? Sagten Sie nicht, dass ich Ihnen nie etwas angetan? Was wünschen Sie?« Er sagte still, »Wollen Sie mich heiraten?« Frau Marie Steuvesant lachte. »Muss es gleich sein, Doktor? Die Luft ist stickig hier. Finden Sie nicht auch?« »Kommen Sie, wir wollen ein wenig segeln in der Mondnacht.« Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com. Ende von Die Typhusmarie von Hans-Heinz Evers.